Das hier, Baby. Das hier tue ich nicht aus Masochismus. Nein. Irgendwie kommt mir dieser Satz bekannt vor. Das hier tue ich aus reinem Sadismus. Ich wache auf und starre in eine Pumpgun. Hast du mich verstanden? Und hinter dieser Pumpgun verbirgt sich nichts anderes als mein Gesicht. Ich habe gefragt, ob du mich verstanden hast. Mein Body gesteckt in ein hässliches Hochzeitskleid. Soweit ich es erkennen kann, ist es von Alexander McQueen oder... Ich erblicke, meine Herrin. Vivian Westwood? Ihr Haupt getaucht in sanftes Sonnenlicht. Ihr Haar schimmert in goldenem Glanz. Ich erinnere mich nur noch vage an das, was passiert sein mag. Ich springe zu ihr auf das Bett, liebkose sie am Hals. Tinkerbell. Sie streichelt mich und ruft voller Zärtlichkeit meinen Namen. Tinkerbell, Darling. Die Erinnerungen rasen durch meinen Kopf, während ich in die Pumpgun starre und Tinkerbell über meinen Hals leckt. Eine Party im Butter, dem totschicksten Innenclub von Manhattan. Ein wilder Tanz mit Cristiano Ronaldo oder war es David Beckham? Ein heftiger Zungenkuss und dann? Den unendlichen Genuss der Tequilas und Caipirinhas hat meine Herrin wohlwissend aus ihrem Gedächtnis verstoßen. Was war dann? Sie raste davon. Ich stieg in mein Bentley Cabriolet. Blondes Haar wehte mir entgegen. Ich hatte Hunger. Mein Herz schlug wie wild. Meine Herrin trat auf die Pedale. Ich fuhr zu diesem Schnellimbiss. Ich saß neben ihr in einer Schlangenledertasche von Gucci. Ihr indischer Glitzerschal versperrte mir den Blick. Und dann? Ich versuchte, sie zu stoppen. Vergeblich. Mein Verlobungsring. Der steckt doch noch am Finger. Die 24 Karat. Nein. Wo ist er? Wo ist mein Verlobungsring? Read my lips, honey. Wo ist Paris? Read. Wo bin ich? My lips. Bekenntnisse eines Hilton-Dobels von Christine de Maître. Komposition und Regie Elisabeth Putz. Sie liegt im Koma? Sie liegt im Koma, sagen Sie. Was ist mit dem Auto? Was ist mit dem Bentley? Der ist $500,000 wert. Ich bitte Sie, Stillschweigen zu bewahren. Absolute Diskretion, verstanden? Ich hoffe, Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind die Hiltons. Das ist unser Untergang, Rick. Unser Untergang. In 7 Tagen soll unsere Tochter Paris Latsis heiraten. An dem Wochenende ist so und so die Super Bowl. Paris Latsis. Sein Vermögen wird auf 989,975 Millionen Dollar abgerundet. Villen, Schlösser, Inseln, Burgen, Sklaven. Ein griechischer Gott. Vergleichbar mit Adonis. Meine Herrin war von Mai bis Oktober letzten Jahres mit ihm verlobt. Dann kam die folgenschwere, unerbittliche Trennung. Seine Eltern wollten keine Gastwirtschaftstochter als Mutter ihrer künftigen Erben. Dein Erbe? Oder diese Hure? Entscheide dich, noch heute. So wagte Madame Latsis es zu formulieren. Rick, du weißt, wie viel Arbeit mich das gekostet hat. Wie viele Stunden. Wie viel Geld, wie viele Reden, seine Eltern davon zu überzeugen, dass Paris doch die einzig Richtige ist. Diese Hochzeit muss stattfinden. Immerhin soll es die Hochzeit des Jahrtausends werden. Und dann dieser Ball in, wo war der nochmal? In Wien, Madam. Ja, in Wien. Das ist in Europa. $1 Million sollte sie dafür bekommen. 1 Million für diesen lächerlichen Auftritt. Beruhigen Sie sich, Madam. Wir brauchen das Geld. Ihre Second All, Madam. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, Rick. Hörst du mir überhaupt zu? Unsere Tochter ist nicht einsetzbar. Die Herrin meiner Herrin nimmt auf ihrem umwerfenden rosaroten Plüschsofa Platz, zückt ihr schwarzes Büchlein, blättert, tippt eine Nummer in ihr Sidekick-2-iPhone. Meine Geschichte beginnt am 12. April um genau 17 Uhr, 40 Minuten und 56 Sekunden. Meine Geschichte beginnt an einem Geburtstag. Es ist Frühjahr, die Kirschbäume blühen und ich werde zu ihr geflogen. In einem eigenen Jumbojet. Ich bin das Überraschungsgeschenk. Gemeinsam mit einer Villa, einem Karibikurlaub und einem Diadem für das Haupt meiner Herrin. Ich werde in eine dieser verachtenswerten Plastiktörtchen gesteckt und um Punkt Mitternacht geht der Tortendeckel auf und hervor springt meine Wenigkeit. Alle jubeln mir zu. Paris trägt rosa, ihre Lieblingsfarbe, eines dieser Mini-Kleidchen mit rosaroten Strapsen und einem Itzibizitini-Twini-Top. Und sie nimmt mich in ihre Arme, küsst mich und setzt mich in ihre Tasche aus handgewebten rosa Blüten. Er soll Tinkerbell heißen. Tinkerbell also. Wie die Fee aus Peter Pan. Tinkerbell. Das klingt doch gut. Tinkerbell. Dass ich mir ein Peter Pan als eine Fee bin, bemerkt meine Herrin nicht. Das ist Donald Tinky. Vielmehr zeigt sie mir ein Foto mit einem in die Jahre gekommenen alten Mann, der etwas Märchenhaftes, etwas Gnomhaftes ausstrahlt. Donald Trump, mein Vorbild Volume 2. Ich sollte noch durchaus schönere Männer zu Gesicht bekommen. Paris, die Stadt der Liebe, wurde nach mir benannt, Tinky. Ich werde von Arm zu Arm gereicht, bekomme Hühnchen mit Koriander- und Zitronengeschmack auf einem altehrwürdigen Silbertablett zum Abendessen serviert. Und Paris bringt mich zu einer Stylistin, die mir meine Haare sehr feminin richtet. So gefällst du mir schon besser, Tinky, mit dieser Schleife in deinem Haar. So ähnelst du meinem Vorbild Volume 1. Darf ich vorstellen? Barbie. Kathy Hilton ruft mich an und meint, ich solle unverzüglich in die Hamptons aufbrechen. Sie schicken mir einen Fahrer. Ich warte also vor der Tür, bis der abgedunkelte Mustang vorfährt. Ein Niemand ist das. Ein Niemand. Das einzige Geschenk, das Gott ihr gemacht hat, ist ihr Aussehen. Ich treffe mich jetzt mit Bill zum Golfen. Sag Hillary schöne Grüße von mir. Ja, sicher. Die Hochzeit muss stattfinden. Die Hochzeit wird stattfinden. Schicken Sie einen Fahrer, Mary. Sehr wohl, Madame. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Die wahre Geschichte mit all ihren Einzelheiten, the holy truth, toute la vérité, kann nur von mir erzählt werden. The true fashion accessory to the heiress. Mir, der bei all ihren Videoclips anwesend war. One night in Paris eingeschlossen. Mir, der auf ihrem Schoß saß und gemeinsam mit ihr ungeschlagene 738 Covers zierte. Mir, der in ihrer Tasche dabei war, als sie ein Happy Birthday for You im Playboy Mansion in das Mikro hauchte. I love your hair. Du bist 80, gibst dich wie 40 und siehst aus wie 20. You are hot, darling. Hot. Ich fahre vor. Eine Villa, weiß, begrünter Rasen, Springbrunnen, hohe Säulen. Kathy Hilton öffnet mir die Tür. Keine Angst vor Tinkerbell. Der Köter bespringt mich. Er tut keiner Menschenseele etwas zu leide. Diese kleinen Chihuahuas können doch nicht einmal beißen. Ich sauge den Duft meiner neuen Herrin auf. Er dachte wohl, sie sind die echte Paris. Sie kann Paris niemals das Wasser reichen. Nun, willkommen in diesem prächtigen Anwesen, unserem zweiten Familiensitz. Setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich. Mary, Bringen Sie mir bitte einen Scotch. Aber Ihre Beruhigungstabletten, Madam. Bringen Sie mir bitte einen Scotch on the rocks. Sehr wohl, Madam. Mein Gott, Kindchen. Sie sehen wirklich beinahe so aus wie die echte Paris. An der Ebenheit Ihrer Haut, am Gang und an der Aussprache müssen wir noch ein wenig arbeiten. Was meinen Sie mit arbeiten? Das erkläre ich Ihnen gleich, Schätzchen. Alles in allem kann mein Plan klappen. Ihr Scotch, Madam. Danke. Danke. Und jetzt lassen Sie uns bitte alleine. Ich will mit... Die Herrin meiner Herrin erhebt sich, setzt ihre Hände in ihre schmalen Hüften. Es liegt etwas Wohlwollendes in ihren grazilen Augen und sie beginnt, meine neue Herrin, über ihre mehr als waghalsigen Pläne zu unterrichten. Gefällt es Ihnen hier bei uns? Soweit ich es bisher zu beurteilen imstande bin. Das ist gut. Das ist gut. Sie werden hier nämlich die nächsten Wochen verbringen. Gefängnis heißt Ihre neue Bestimmung. Meine Tochter Paris Whitney Hilton wird in der Church of the Good Shepherd in Beverly Hills, in derselben Kirche, in der auch ihr Großonkel Nick Hilton Elizabeth Taylor ehelichte, Paris Latsis heiraten. Nichts bereitet ihr mehr Vergnügen, als ein verspieltes Kommando zu übernehmen. Und sie hat auch sonst wichtige Verpflichtungen, denen sie nachkommen sollte. Ich betone sollte, Mabel. Denn hier kommen Sie ins Spiel. Wie soll ich es formulieren? Meine Tochter ist etwas Unvorhersehbares dazwischen gekommen und deshalb müssen Sie einspringen. Meine neue Herrin ist dem Glück, welches ihr anheim wird, nicht würdig. Das versteht sich von selbst. Es versteht sich von selbst, dass Sie dafür entschädigt werden. Und sobald meine Tochter von ihrer, wie soll ich es nennen, von ihrem Trip zurück ist, werden wir sie nicht mehr benötigen. Es kann sich dabei nur um Tage, eventuell um Wochen handeln. Verzeihen Sie, Madam. Was gibt es, Mary? Mr. Hutchess ist da. Ach, der Anwalt ist schon da. Hallo, Walter, Darling. Kathy, schön wie eine Rosenknospe. Hör auf, wir sind nicht allein. Das ging ja schnell mit den Verträgen. Darf ich dir vorstellen? Die neue Miss Paris Whitney Hilton. Enchantée, Mademoiselle. Sehr erfreut. Sie hat Manieren. Sie können sofort unterzeichnen. Sie unterzeichnet. Ich unterzeichne. Und lächelt. Und ich vermisse meine Herrin. Ich vermisse ihre Liebkosung. $50,000 per Day. Das Vibrieren ihrer 5 diamantbesetzten Handys. That's sexy. Paris. Wer are you? Lassen Sie uns anstoßen. Lassen Sie uns anstoßen und an die Arbeit gehen. Die Einschulung kann beginnen. Man muss lernen, wie eine Hilton zu lächeln. Wie eine Hilton zu posieren. Wie eine Hilton zu reden. Wie eine Hilton zu ficken. Wie eine Hilton zu speisen. Mary, bringen Sie sie aufs Zimmer. Zeigen Sie ihr das Haus. Sehr wohl, Madame. Fotos von Paris und Nikki. Ich versuche ihr den Weg zu versperren. Mary, bringen Sie Tinkerbell in die Hundeschule. Keine Chance. Sehr wohl, Madam. Fotos von Paris mit Männern, Fotos von Paris und dem Köter hängen entlang des Stiegenaufgangs. Ich bleibe vor dem Porträt eines alten Mannes das stehen. Das ist Ihr Urgroßvater, Miss Hilton. Sie nennt mich schon Miss Hilton. Ihr Urgroßvater väterlicherseits, Conrad Hilton. Der Stammvater Ihres Hotel Imperiums. Langweile Sie nicht mit diesem Schwachsinn, Mary. Meines Hotel Imperiums? Also, deine neue Geschichte beginnt früh. Im Jahr 1887, um genau zu sein. 1887 also. Ein kleines Dorf, eine Lehmhütte in San Antonio, mitten in nirgendwo. Eine zierliche, erzkatholische junge Frau und ein kräftiger norwegischer Hühner bekommen ihr zweites Kind und taufen es auf den Namen Conrad Nicholson Hilton. Von der Mutter erbte den Glauben, von Vater den Geschäftssinn. Haare, Make-up, Intimrasur, das ganze Programm muss heute noch absolviert werden. Sie soll immerhin aussehen wie meine Tochter. Lass dich ansehen, Darling. Ach, sie hat blaue Augen, das ist gut. Wir brauchen keine Kontaktlinsen. Sie wird in ihrem Zimmer schlafen. Sie wird mit den Menschen verkehren, mit denen Paris verkehrt. Ihr Urgroßvater starb 1979. Er hatte im Verlauf seines Lebens 32 Testamente verfasst und hinterließ ein Vermögen von 800 Millionen Dollar. Ich nannte dich von Anfang an Star. Du hattest ein niedliches Gesicht, wie das eines Porzellanpüppchens. Ich sagte immer zu dir, in Wahrheit, mein kleiner Star, muss eine Frau nur 4 Haustiere haben. Einen Jaguar in der Garage, einen Nerz im Kleiderschrank, einen Tiger im Bett und einen Esel, der die Rechnungen bezahlt. Mein Zimmer. Ein Albtraum in Rosa. Ein pinker Wandschrank mit zigtausend Paar Schuhen. Eine Garderobe mit hunderten von Kleidern. Fotokartons. 3 Bücher. Diane Brill, Dress to Kill oder Wie werde ich eine Sexgöttin? Peter Green, Die 24 Gesetze der Verführung. Und mein eigenes. Paris Hilton, Confessions of an Heiress. Hier ist der Zeitplan. In 3 Tagen fliegen wir nach Europa zum Opernball. In 5 Tagen ist deine offizielle Verlobungsfeier. Und in exakt 7 Tagen wirst du heiraten. Verstanden. Es geht hier um die Verschmelzung 2 Imperien zu einem Mega-Imperium. Wie nennt man das im Himmel mit den Sternen? Eine Supernova, Madame. Eine Supernova. Ja, nur dass es in diesem Falle Geld regnet. Geld, Darling, Geld. Deinen Verlobten wirst du zum ersten Mal auf der Verlobungsfeier treffen. Die Liste der Männer meiner Herrin ist lang. Da wären Nick Carter, ehemaliger Sänger der Backstreet Boys, in Wahrheit eine schreckliche Stimme. Einmal sang er ihr, ganz intim, I'll Never Break Your Heart vor. Dann das osteuropäische Model Jason Shaw. Nur so viel Ausschweifungen darf man sich bekanntlich nur mit Leuten gestatten, die man bald verlassen will. Je continue ma liste. Doug Reinhardt, ein absoluter Langweiler. Cristiano Ronaldo, ein Playboy. Einige arabische Prinzen, deren Namen ich mir beim besten Willen nicht merken kann und die sie, dem Himmel sei Dank, zwar eingesperrt, aber nicht gezüchtigt haben. Denzel Washington, oh, der sexiest man alive 1996, aber die Herrin meiner Herrin wollte keinen Schwarzen in ihrer Familie. Es war ein tragischer Eingriff. Paris vergoss einige klitzekleine Tränen. Punkt 1. Wir sehen uns I Want to Be a Hilton an. Es ist die von der Herrin meiner Herrin selbst produzierte Sendung für CBS. Sie lehrt darin Durchschnittspersonen, wie man sich in der Gesellschaft hochlächelt. Punkt 2. Darf ich vorstellen, Runway Diva Jay Alexander from America's Next Topmodel. Hello, sweetie. Willy Ninja der Zweite. Es ist mir eine Ehre, die gekrönte Schwulendiva kennenzulernen. Willy Ninja wird dich lehren, deine Hüften richtig einzusetzen. Und last but not least, dein Griechischlehrer. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία μας. Wir wollen die Familie Latsis doch beeindrucken, Nespe? Verzeihung, Miss Hilton. Telefon für Sie. Sprechen Sie. Es ist Yuri Gelani. Es ist Yuri Gelani. Ach, der bekannte indische Regisseur. Was wünschen Sie, Herr Gelani? Ich produziere einen Film über das Leben der Mutter Teresa. Ich habe Ihre Performance in dem Horrorfilm House of Wax gesehen und war dermaßen beeindruckt, dass ich Sie gerne für die Hauptrolle besetzen würde. Die Rolle der Mutter Teresa in jungen Jahren natürlich. Ich soll die Mutter Teresa spielen? Ich frage ihn, wie viel er zahlt. Es gibt einen Tagessatz von 200.000 Dollar. Walter soll das regeln. Meine Mutter sagt, Sie werden von meinem Anwalt und Agenten hören. 5 schon hat meine Herrin die goldene Himbeere für die schlechtesten schauspielerischen Leistungen erhalten. Sie nimmt die Trophäe immer lächelnd entgegen. Trophäe ist Trophäe, Tinky. Diese Erfahrungen sind nicht weiter nennenswert. Ich bin ein Freigeist. Ich bin real. Ich habe gerne meinen Spaß. Ich genieße das Leben. Dramatisch war es, als sie mit Nicole Richie in der Sendung The Simple Life schuften musste. Von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags fuhren wir mit einem rosaroten Pickup, bepackt mit 5 Millionen Kleidern meiner Herrin. Mit diesem Pickup fuhren wir von Miami Beach nach Beverly Hills. Es gab kein Geld. Das war der Deal. Paris und Nikki schufteten als Zimmermädchen, als verführerische Bauarbeiterin. Sie schufteten in einem Schlachthof rundherum 10 Kameras. C'était terrible, vraiment terrible. To hustanisu inne panemorfo. Das Kleid ist wunderschön. To fustanisu inne panemorfo. To fustanisu inne panemorfo. Danke für diesen wunderbaren Verlobungsring. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη βέρα. Ευχαριστώ για αυτήν την υπέροχη βέρα. For heaven's sake, der Verlobungsring. Mary, fahren Sie in die Klinik und holen Sie diesen verdammten Verlobungsring, wenn er überhaupt noch da ist. Ich liebe dich sehr. Sagapopoli. Sagapopoli. Nehmen Sie den Jaguar. Sagapopoli. Sehr wohl, Mary. Es ist ein 24-karätiger Verlobungsring im Wert von 5 Millionen Dollar. Ein protziger Gigant. Paris Latsis schenkte ihn dir in einer wunderbar romantischen Nacht. Der Mond schien, ihr wart auf seiner Yacht. Du trugst ein türkisfarbenes Paillettenkleid. Ich bekam Shampoos intravenös. Sie schnupften eine Runde Mescalin und gingen in einen Zwingerclub. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Setz dich. Es heißt Paris Latsis, schenke diesen Ring all seinen Frauen. Er ist nicht vornehmer als der Ehemann meiner lieben Freundin Carla Bruni. Ihr Mann, der Präsident dieses kleinen Landes, schenkte ihr denselben Ring wie seiner Ex-Frau. Nun, es gibt ein Gerücht, dass Paris den Ring nach jeder ernsthaften Trennung zurückverlange. Du musst unbedingt diesen Ring kriegen und ihn behalten. Darauf kommt es an. Sichere dir diesen Ring. Hast du mich verstanden? Gut. Du kannst schlafen gehen. Am nächsten Tag, nach dem griechischen Unterricht, nach dem Runway-Training, nach dem Catwalk-Posing, fliegen wir in unserem Privatjet nach Wien. Wir werden auf den Opernball gehen. Alles, was du tun musst, ist lächeln und winken. Auf Fragen sagst du immer definitely und obviously. Im Flugzeug lese ich meine neue Bibel, die Vogue. In Wien angekommen, wartet eine Wand von Journalisten. Ich trage eine schwarze Sonnenbrille in weißer Umrandung von Versace und ein blaues Kopftuch von Hermes. Die Paparazzi schreien, Give us the Paris pose. Die Bodyguards und Polizisten bringen uns ins Hilton Hotel. Uns wird nahegelegt, unsere im Vergleich zum Waldorf Astoria doch reichlich bescheidene Behausung zu bezahlen. Ihre Rechnung, Mrs. Hilton. Die 5 Flaschen Champagner sind inkludiert. Die ganze 300 Quadratmeter Suite sollen wir bezahlen. Paris Granddaddy will es nicht anders. Wir akzeptieren all Credit Cards. Ich will den Hotelmanager sprechen. Er steht vor Ihnen, Mrs. Hilton. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben? Dessen bin ich mir bewusst. Ich kann Ihnen das Leben sehr schwer machen. Meine Tochter ist ein Star und kann tun und lassen, was sie will. Und hier will sie nicht bezahlen. Verstanden? Dann promote ich mein Parfum in der Lugner City. Ein durch und durch geschmackloses Gebäude. Hunderte von Fans sind gekommen. Mein New Fragrance kostet 49 Dollar die Flasche, beziehungsweise mit Tinkerbell in Plüsch und einem Paris-T-Shirt 76 Dollar. In Plüsch sehe ich wunderbar aus. Eine Masche im Haar, ein Lächeln auf den Lippen. Ich throne auf einer Plattform, umringt von einer Herrscher Paparazzis, wie eine Prinzessin. Dazwischen stehe ich auf und nehme erotische Posen ein. Will Ninja ist der Größte. Es war verdammt schwer zu lernen, bei diesem Blitzlichtgewitter kein einziges Mal zu zwinkern. Ich will der richtigen Paris gerecht werden. Ich bin eine amerikanische Ikone. Ich halte meinen Verlobungsring in die Kameras und lächle. Am Opernball fragt mich der Reporter, wie es mir gefällt und wo ich in 20 Jahren sein will. I'm going to marry and have a bunch of kids. Ich bin kein sexueller Mensch. Sex ist mir wirklich egal. Ich strebe nach Verantwortung und Glaubwürdigkeit und will einmal Kinder haben. Dann wieder in L.A. Das Hilton-Training geht weiter. Punkt 3. Kommen wir zu meinem Lieblingsritual. Darf ich vorstellen? Hallo. Das hier ist Alessandro Rubirosa. Hola, guapa. Hola, querida. Rubirosa. Ven, dame un beso. Ist ein Tier von einem Mann. Er ist ein Enkel des bekannten Playboys Porfirio Rubirosa. She's quite pretty. Er wird dir Unterricht erteilen. She's really pretty, the little. Unterricht in der hohen Kunst der richtigen Stellung. Mit muchos vergnügos, Babette. Die Spielzeuge sind im ersten Stock. Es wird mir ein Vergnügen sein, querida. Mary, zeig sie ihnen bitte. Sehr wohl, Madam. Paris, meine echte Herrin, wurde über Nacht zum Star mit diesem durchaus erschütternden Video One Night in Paris. Ich war beim Dreh dabei und ich muss unverblümt gestehen, dieser Rick Salomon, ein richtiger Hengst. Das Video erreichte schwindelerregende Verkaufszahlen. Es blies den Film vom Winde verweht vom Podest. Die Herrin meiner Herrin trat danach erschüttert vor die Presse. Unsere Tochter versucht rigoros, ihre Karriere voranzutreiben. Und es ist wirklich bestürzend, wie die sogenannten neuen Medien sie missbrauchen. Gott, es war so furchtbar. Paris besprühte sich ein wenig mit der Tränengasse, trat vor die Mikrofone. Er ist ein Ekel. Er hat mich ausgenutzt, um Geld zu machen. Ich werde schwer, sehr schwer, wieder jemandem vertrauen können. Während die unechte Paris Nachhilfe in der hohen Kunst des Kamasutra erhält und sie offenbar Gefallen daran findet, während sie also einen Blowjob hinzaubert, der jenen Versuchen meiner wahren Herrin frappierend ähnelt, und während ich den sentimentalen Gedanken an den Softporno-Dreh nachhänge, finde ich unter dem Spielzeug eine Waffe, eine echte. Damit kenne ich mich aus. Der Name Nick Hilton ist eingraviert. Ich verstecke sie schnell in Tinkerbells Korb. Verzeihen Sie, Miss Hilton. Ich soll Ihnen von Ihrer Mutter ausrichten, dass die Zeit um ist. Danke, Mary. Ende der Vorstellung also. Tant pis pour moi. Es läuft alles nach Plan. Sie nimmt mich in ihre Arme, küsst mich. Wir schreiten die Stiegen hinunter. Paris, darf ich vorstellen? Das hier ist Elizabeth Emanuel. Sie hat das Brautkleid für Lady Diana entworfen. Und nun auch deins. Es ist ein Traum in Weiß. Ein Traum in Weiß. Traumhaft. Es ist aus elfenbeinfarbener Seide. Ich liebe diese Zeitlosigkeit. Die Schleppe ist 8 Meter lang. Sie sieht aus wie 12 Meter. Whit, lass uns mit der Anprobe beginnen. Ich hoffe, das Mieder ist nicht so eng. Haben Sie etwas zugenommen? Der Fitnesstrainer ist schon bestellt. Dazu dann die diamantbesetzte Brosche. Die rosarote Schleife. Du wirst in einer gläsernen Kutsche vorfahren. Wie Cinderella. Wie Lady Diana. Wie Paris Hilton. Punkt 4. Man muss sich immer so bewegen, als würde es eine Kamera im Raum geben und du wärst im Scheinwerferlicht. Handle immer so, als würdest du eine unsichtbare Krone tragen. Punkt 5. Deine Schokoladenseite ist die linke. Stelle dich nie anders auf. Punkt 6. Es gibt keine schlimmere Sünde im Leben, als langweilig zu sein. Punkt 7. Du musst immer Geheimnisse haben, die machen dich interessant. Die Leute müssen immer denken, dass dein Leben besser ist als das ihre. Punkt 8. Verzeihen Sie, Madam. Was gibt es, Mary? Zsa Zsa Gabor ist angereist. In diesem Haus hat man wirklich keine Ruhe. Lassen Sie sie rein. Zsa Zsa. Jonaport, everybody. Jonaport. Zsa Zsa, was für eine Freude. Du siehst wie immer aus, wie das blühende Leben. Paris, entzückend. Kind, entzückend. Fast so schön, wie ich in meine liebste Film La Contessa Azzurra. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du in die heilige Stand der Ehe treten willst oder musst? Nun, Kindchen, du bist ja keine naive Natur, was das starke Geschlecht anbelangt. Dennoch will ich dir sagen, es wird eine wunderbare erste Ehe. Dein Urgroßvater, Konrad Ilton, mein zweiter Ehemann, er war ein Tier von einem Mann. Ich kann ohne Umschweife und ohne zu übertreiben sagen, dass er und sein Sohn Nick gemeinsam eine Meter Schwanz hatten. Jaja, überreich das Geschenk. Wir haben noch viele Vorbereitungen. Ich bin gleich fertig. Das Geschenk. Das hier, Sherry, sind 8 Gewürze. Spezielle Gewürze, perfekt abgemischt. Ich habe sie 1950 entdeckt, während meiner Ehe mit George Sanders. Immer dann, wenn ich zu meinem Geliebten wollte, dem unvergesslichen, wunderbaren Porfirio Rubirosa. Ich habe vorhin seinen Enkel kennengelernt. Und? Wie ist er so? Unlängst hat er den Töchtern von Gloria von Turn und Taxis Unterricht gegeben. Pass nur auf, dass du dir nichts eingefangen hast. Dieses Gebräu mischt du in einen Drink, wenn du willst, dass er schläft. Und diese Gewürze hältst du ihm unter die Nase, wenn du willst, dass er aufwacht. Verwechsle sie nicht. Sie wirken Wunder. Und man kann keine Spuren des Krautes im Blut nachweisen. Jaja, es reicht. Paris, leg das Geschenk zu den anderen. Wir müssen die Verlobungsfeier noch durchgehen. Mehr hatte ich nicht zu sagen. Ich muss so und so los. Ich drehe heute den letzten Teil meines Fitnessvideos. Honey, wir sehen uns morgen auf der Verlobungsfeier. Mary, faxen Sie das an die LA Times. Das ist die offizielle Hochzeitsanzeige. Und bitte rufen Sie Gordon von der Sun und Walter, Mr. Hutches an. Ich muss noch alles Vertragliche und Finanzielle bezüglich der Trauungsbilder klären. Sehr wohl, Madam. Die Herrin meiner Herrin hat die Hochzeit an die renommiertesten Boulevardblätter des englischsprachigen Raumes verkauft. Ein ausgeklügelter Finanzierungsplan. Und wir? Wir gehen jetzt die Namen und Fotos deiner Freunde, Bekannten und Gönner durch. Nicole Richie kennst du ja. Ich habe mir alle The Simple Life Folgen angesehen. Das hier ist Kimberly Stewart. Die Tochter von Rod Stewart. Ich weiß, wir sind Jugendfreundinnen. Das hier sind alle Direktoren der Hilton Hotels. Deren Namen musst du nicht kennen. Die echte Paris kann sie sich auch nicht merken. Und das ist Donatella Versace. Die kenne ich aus den Zeitungen. Sprich sie bitte nicht auf ihre Tochter Allegra an. Sie verliert immer die Fassung, wenn man über diesen Hungerhaken spricht. Das sind Fergie, Carmen Electra, Pharrell, Jessica Simpson, Amanda Hurst, Lady Gaga. Wir haben ihr vermittelt, dass sie in einem gediegenen Outfit zu kommen hat. Die Lazis sind sehr streng. Alexandra von Fürstenberg und ihre Schwestern, das sind die hier, werden uns keine Probleme machen. Die sind langweilig bis in den Tod. Und das, Honey, das sind deine zukünftigen Schwiegereltern mit ihrem Sohn Paris Lazis, deinem zukünftigen. Er ist hübsch, nicht wahr? Paris Lazis. Ach, du hast Glück, Darling. Du heiratest einen reichen Mann, der auch noch schön ist. Er könnte besser aussehen. Bei mir war das... egal. Aber vielleicht überzeugt mich die Realität und ich schaffe es, ihn bei der Trauung zu küssen und eine Liebesnacht mit ihm zu verbringen. Alles, was du heute Abend tun musst, ist lächeln, deinen Hüftschwung einsetzen und... Definitely und obviously sagen und mein neues Wort It's Huge promoten. Und bitte sieh zu, dass du dein linkes Auge einträufelst. Es muss kleiner wirken, so wie das der echten Paris. Nachdem meine Herrin ihre Toilette, Haar und Make-up für die Verlobungsfeier erhalten hat, ihre Wangen glänzen magnolia-rosa, ihre Haare sind leicht gelockt, ihr Kleid, oh, ein Traum aus zartrosa Chiffon von Versace gesponsert, schreitet sie in ihr Zimmer und sucht das Diadem für ihr Haupt. Sie öffnet eine Schublade und ich springe vor ihr herum, versuche zu retten, was zu retten mir möglich scheint. Sie öffnet die Schublade und entdeckt das Tagebuch meiner wahren Herrin. Das Tagebuch der Paris Whitney Hilton. Mein liebster William. Den Brief hatte sie nach der geschmacklosen Zurückweisung von George Clooney geschrieben. Ich kann unseren gemeinsamen Abend nicht vergessen. Daraufhin hat sie Prinz William angerufen. Noch nie hat mich ein Mann so geküsst, wie du es getan hast. Und ihn angefleht, Kate Middleton zu verlassen. Sie wünschte, die nächste Königin von England zu werden. Und noch nie hat mich ein Mann so zurückgewiesen, wie du es getan hast. Er legte auf und drehte sein Handy ab. Niemand darf es wagen, mich zurückzustoßen. Deshalb stoße ich einen Fluch aus. Am nächsten Tag hat William Kate verlassen. Ich klappe das Buch zu, speichere Williams Handynummer ein, setze das Diadem auf meinen Kopf und mache mich bereit. An entrance is everything. Die ersten Gäste sind schon eingetroffen. Kapiert? That's hot. Also, los geht's. Paris, sieh mal, David Letterman ist auch angereist. Mr. Letterman, wie schön, dass Sie auch Zeit gefunden haben und uns beehren. Paris, erinnerst du dich noch? Wie oft warst du bei David zu Gast? Paris! In seiner Fernsehshow. You look wonderful. The beautiful glamour itself. Thank you. Thank you. Gorgeous. You look hot too. Verkauft sie sich gut, die neue Single, nach der Show? Obviously. Ich muss mich noch einmal bei Ihnen entschuldigen. Definitely. Wie ich sehe und fühle, konnten Sie mir meinen Fauxpas all die Jahre nicht verzeihen. Obviously. Aber Sie müssen wissen, Paris, unsere Zuschauer interessiert es sehr. Definitely. Wie eine Frau wie Sie im Gefängnis überleben kann. Das muss schrecklich gewesen sein. Definitely. Indeed, indeed, das war es. Es war einer dieser wunderschönen Septembernächte. Die Blätter fielen von den Bäumen, der Wodka floss in Kübeln. Paris hielt eine Rede für AIDS-kranke Kinder, versteigerte sich einen Abend an den russischen Oligarchen Oleg Deripaska für schlappe $400.000, spendete das Geld, ließ sich einige Caipirinhas bringen, stieg um exakt 3.57 Uhr in ihren Mercedes SLR McLaren, mich in ihrem Prada-Umhängetäschchen, fuhr los und der Rest steht in den Geschichtsbüchern und in allen Tabloids von hier bis Djibouti. Paris mit Promille. 45 Tage Gefängnis. Selbst der hiesige Gouverneur Arnold Schwarzenegger, er sollte eigentlich in ihrem ersten Video Stars Are Blind mitwirken, selbst der hiesige Gouverneur konnte keine Begnadigung erwirken. Sie wurde zur Gefangenen 9818783 und Insassin einer 8 Quadratmeter kleinen Zelle im Gefängnis für Frauen in Linwood, L.A. Diese Zeit ist vorüber. Ich will nicht mehr davon sprechen. Sie müssen zugeben, Paris, dass es äußerst seltsam ist. Und dann plötzlich... Paris, Paris. Ich drehe mich um... Paris, sie lächelt, wie ihr befohlen. Und blicke in ein zugegeben charmantes, aber keineswegs umwerfendes Gesicht. Musik! Musik! Der Verlobungstanz ist eröffnet. Mama, don't cry at my way. Und ich tanze mit ihm und rieche seine Dior Parfümduftwolke. Und er flüstert mir ins Ohr, dass ich das Spiel gut mitspiele. Und seine Hand fährt runter ganz langsam zu ihrer Hüfte. Er sagt, diese Hochzeit werde ein Mega-Event. Er spielt mit ihren Extensions, nimmt ihr das Glas Noir Pérignon aus der Hand und stellt es neben den fünfstöckigen Erdbeerguss-Verlobungskuchen. Er sagt, unser Kind werde von seiner Mutter großgezogen. Welches Kind? Eine werdende Mutter hat immer bessere Chancen, die offizielle Erbin einer Reedereidynastie zu werden. Eine werdende Mutter verlangt nun das Dreifache ihres Gehalts. Übermorgen soll ich immerhin heiraten und eine Schwangere spielen. Sie ist schon fast wie die echte Paris, wie meine Herrin. Und in ihrer Freude über die Gehaltserhöhung tanzt sie in ihrem Schlafgemach herum, bis plötzlich eines ihrer 5 Handys klingelt. Jenes, das für potenzielle Liebhaber reserviert ist. Eine Short Message has arrived. Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Aristoteles. Meine Liebste, vergiss alle Gesetze, heirate nicht ihn, heirate mich. Und lass uns gemeinsam fortgehen heute noch. Triff mich in unserer Villa, 23 Uhr in Liebe, Stavros. Stavros Niarchos III., griechischer Milliardärssohn. 3-mal so reich wie Paris Lazis. Offizieller Nachfolger von Paris nach der Trennung vor 3 Monaten. Dann kam das große Liebesaus. Das Orakel, zu dem ihm seine Mutter geschickt hatte, prophezeite dem Schönling eine Ehe mit einer schwarzhaarigen Nymphe. Und wenn das Orakel in Griechenland spricht, helfen keine Machenschaften. Stavros Niarchos. Ein griechischer Held. Ich muss ihn treffen. Sie packt mich also in das rosa Köfferchen? Du kommst mit, damit alles echt aussieht. Und schleicht sich aus dem Haus. Wir fahren zu Stavros. Die Villa. Die Casa Encantada. Das Haus der Verzauberung. Ein Ungetüm mit 64 Zimmern und 3400 Quadratmeter Wohnfläche auf herrlichen 45.000 Quadratmeter Land in Bel Air. Ein 2-stöckiges Herrenhaus im georgianischen Stil mit Blick auf den Pazifik. 14 karätige Goldarmaturen, 26 Bäder, Tresorräume für Pelze, Silber, Weine, Massageräume, seltene Gemälde, Garagen für 24 Autos. It's huge, Tinky. Er begrüßt sie mit einem Glas Champagner. Herr, Agapito Soismo. Er schließt sie in seine Arme. Sie küssen sich eine kleine Ewigkeit. Paris, love of my life, don't leave me. Ich will nur dich. Ich wollte immer nur dich. Lass uns morgen heiraten. Färbe deine Haare schwarz. Ich will dem Orakel gehorsam sein. Ich will dich heiraten. Nur dich. Es muss alles heimlich sein. Ich muss meiner tyrannischen Mutter entfliehen. Ich begehre dich. Nur du hast mich immer verstanden, Stavros. Nur du. Ich will keinen Ehevertrag. Ich will, dass wir wie einfache Bauern leben. Am Land. Mono siena felo. Mono siena isola panna. Paris. Love of my life. Don't leave me. Diazo Afrio. Paris. Agape. Guten Morgen, Miss Hilton. Aufwachen. Heute ist Ihr großer Tag. Heute ist mein großer Tag. Aufstehen, Paris. Haare, Make-up warten schon. Die Ankleiderin kommt in wenigen Minuten. Alles muss perfekt sein. Die Presse wartet, die Bilder sind verkauft. Ich beiße meine Herrin vorsichtig in ihre Zehen. Nee, ich will es nicht. Sie stößt mich von der Bettkante. Pickabell. Wie spät ist es? Es ist genau 9 Uhr. Wie geplant. In weniger als 4 Stunden wirst du die neue Mrs. Lazis sein. Meine Herrin springt aus dem Bett. Ich springe unter die Dusche. Miss Hilton, der Friseur wartet unten. Ich lasse mir Haare und Make-up machen und flehe John an, mir eine Packung Schwarzfarbe zu schenken. Die Ankleidung findet im anderen Trakt statt. Ich laufe in den anderen Trakt. Wie wird das niedergebunden? Alles dauert eine Ewigkeit. Sie schaut permanent auf ihr Handy. Ich eile zurück in mein Zimmer. Sie packt ein weißes Kleid, die Packung Haarfarbe und Onkel Nicks Pumpgun in die Tasche. Tinkerbell, spring rein sofort. Ich springe in den Korb, setze mich auf die Pumpgun, befürchtet, dass sie losgeht und meinem kurzen Leben ein jammervolles Ende bereitet. Mach Platz, Tinkerbell. Der Wagen steht hinter dem Haus. Es ist alles arrangiert. Ich schleiche mich aus dem Haus und springe in meinen neuen Bentley. Ich versuche, den Kopf aus dem Körbchen zu strecken, zu erkennen, wo wir sind. Ich fahre ins Krankenhaus. Sie läuft in das Krankenhaus, im Brautkleid, die Pumpgun, das Kleid und mich unter ihrem Arm. Ich laufe auf die Toilette. Sie zieht sich um. streift das wunderbare Brautkleid ab, schlüpft in das weiße, schlichte Elfenkostüm. Dann schleiche ich mich in ihr Zimmer. Da liegt sie. Die echte Paris. Meine Herrin. Ich muss sie eine Weile anstarren, wie sie so daliegt. Regungslos, ungeschminkt, durchschnittlich. Sie holt etwas aus ihrer Prada-Tasche. Rieche. Rieche, komm schon, rieche. Jaja Gabors Krautgebräu. Wach auf, du Schlampe. Und nach einigen Minuten beginnt sie zu zwinkern. Wach auf. Öffnet ihre Augen. Ich erkenne das Bambi-Braun sofort. Ich bespringe meine Herrin, liebkose ihr Gesicht. Paris holt die Pumpgun aus dem Korb und richtet sie auf meine Herrin. Das hier, Baby. Das hier tue ich nicht aus Masochismus. Nein. Das hier tue ich aus reinem Sadismus. Meine Herrin wirkt etwas verwirrt. Sie fährt sich mit ihren langen Fingern durch ihr schütter gewordenes Haar, blickt langsam um sich, greift an ihre Finger. Wo ist mein Verlobungsring? Bekommt ein Funkeln in den Augen. Wo ist Paris? Wo bin ich? Ich krieche zu ihr unter die Decke. Read my lips, honey. Read my lips. Du wirst jetzt sofort aufstehen. Du wirst dieses Brautkleid anziehen. Du wirst das alles sehr, sehr schnell machen. Du wirst in die Church of the Good Shepherd fahren und diesen verdammten Paris Latzes heiraten. Ist das klar? Ist das klar? It's hot. Mary? Walter? Es ist alles glatt gelaufen. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Sobald ich die neue Mrs. Stavros Niachos bin, schicke ich euch das Geld. Ja. A tout à l'heure. Mama, don't cry at my wedding. Don't let him see you in tears. Mama, just give us your blessing. In spite Bekenntnis eines Hilton Dobetz von Christine de Maistre mit Jule Böwe, André Jung, Kerstin Sanders-Dornseif, Priscilla Burgay, Dagmar von Thomas, Helmut Gauss, Roy Kammer, Roland Hemmo, Anja Topf, Martin Seifert, Sebastian Schlachter, Gerald Michel, Matthias Lühn, Paul Athanasiades, Janusz Kotzei und Christian Gaul. Ton und Technik: Andreas Stoffels und Jean-Boris Schimczak. Regieassistenz: Gerald Michel und Alexandra Grande. Mama, Regie: Elisabeth Putz. At my wedding. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010.